die in ihr üppig lebten, gesagt hätten, Gewiss, das, womit ihr gesandt seid, verleugnen wir. Und sie sagen, wir haben mehr Besitz und Kinder, und wir werden nicht gestraft werden. Sag, gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem er will, und bemisst auch. Aber die meisten Menschen wissen nicht. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون Nicht euer Besitz ist es, und auch nicht eure Kinder sind es, die euch Zutritt in unsere Nähe verschaffen, außer jemandem, der glaubt und rechtschaffen handelt. Diese erhalten mehrfachen Lohn für das, was sie getan haben. Und sie werden in den Obergemächern in Sicherheit sein. Diejenigen aber, die ständig gegen unsere Zeichen eifern und ihnen Machtlosigkeit nachweisen wollen, sie werden zur Strafe vorgeführt werden. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين Sag, gewiss, mein Herr gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will, und bemisst auch. Und was immer ihr auch ausgebt, so wird er es euch ersetzen. Und er ist der Beste der Versorger. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون Und am Tag, da sie alle versammelt, hierauf zu den Engeln sagen wird, Diese da, pflegten sie euch zu dienen? Werden sie sagen, Preis sei dir, du bist unser Schutzherr, nicht sie, nein, vielmehr dienten sie den Dschinn, die meisten von ihnen glauben an sie. Heute vermögt ihr einer dem anderen weder Nutzen noch Schaden zu bringen, und wir sagen zu denjenigen, die Unrecht getan haben, kostet die Strafe des Höllenfeuers, das ihr für Lüge zu erklären pflegtet. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Und wenn ihnen unsere Zeichen als klare Beweise verlesen werden, sagen sie, dieser ist nur ein Mann, der euch von dem abhalten will, dem eure Väter dienten. Und sie sagen, das ist nur eine ersonnene, ungeheuerliche Lüge. Und diejenigen, die ungläubig sind,